WDR 5. Neugier genügt. Ich fahre durch eine leicht hügelige Landschaft mit Seen und wunderschönen Baumalleen, wie man sie fast nur noch in Ostdeutschland findet. Kranichschwärme ziehen nach Süden. Plötzlich ein Wildschwein. Die Maisfelder, in denen sich das Wild gerne versteckt, sind gerade abgeerntet. Ich fahre nach Schwedt an der Oder. Auf der anderen Seite liegt Polen. In Schwedt hat Dr. Balus, der gebürtige Libanese, seine Praxis. Seine Hauptpraxis wohlgemerkt, denn er hat noch eine Nebenpraxis. Die war anfangs in Garz, heute in Pinno, 25 Kilometer von Schwedt entfernt. Ich besuche zunächst drei Patienten, um etwas über Dr. Balus zu erfahren. Frau Brandt, eine Rentnerin, und Herrn Mach, Inhaber einer Autoreparaturwerkstatt, inzwischen mit Dr. Balus befreundet, sowie dessen Schwiegertochter. Mir war sofort sympathisch, der Arzt. Der kann was, das muss ich sagen. Also ich habe sehr viel Vertrauen zu ihm, sehr viel Vertrauen. Ja, sehr freundlich ist er, also da gibt's nichts. Und ein Wissen hat dieser Mann. Wir sind begeistert von ihm. Ja, das Schöne ist auch, er hat ja alle Geräte da. Er macht ja alles selber, ne? Und er sagt nicht, das kann ich nicht, da musst du zum anderen gehen oder musst du zu dem gehen. Der macht das selber. Und er hat auch alles, nicht mit Zettelein alles, der hat alles im Computer, ihm geht es ganz schnell, ne? Er hat eine ganz charmante Art. Wenn man dorthin kommt, man hört dort nicht, nein, ich nehme jetzt keinen Patienten mehr oder ich habe keine Zeit. Man kann dort immer hinkommen. Er hat eigentlich dann immer irgendwo eine kleine Lücke, wo man noch reinpasst. Ja, das ist so eigentlich sein großes Markenzeichen. Dieses geht nicht, sowas gibt's einfach bei ihm jetzt nicht, ne? Neugierig fahre ich zu Dr. Amin Balus, der in der Nähe von Pinno in einem alten Bauernhaus wohnt. Ein 56-jähriger, kleiner, vitaler, fröhlich lebendiger Mann, der unhierarchisch und kontaktfreudig ist. Er erzählt mir, dass er nach seiner Kriegsjugend, nach dem Studium in der DDR, nach Gründung einer Familie mit 4 Kindern und Aufenthalten in Deutschland, England, Schottland, eine wichtige Entscheidung treffen musste. Denn seine Ehe ging auseinander, die Kinder wollten nach Beirut und dort den Schulabschluss machen. Wir waren alle weg, ich war ganz alleine und dann habe ich dann gesagt, entweder bleibe ich in Schottland oder komme ich doch nach Deutschland zurück. Und das war für mich wirklich ein Problem. Das ist so, dass uns fällt die Sonne. Das Wetter war immer nass und immer Regen und das war Regen und Schnee und Wind und Hagel, alles in einem Tag. Also das war für mich ein Problem und dann habe ich gesagt, okay, nach Deutschland zurück, dann bin ich nach Berlin und dann war ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Kassenärztlichen Vereinigung haben die mich dann damals empfohlen, nicht in Berlin aufzumachen. Die haben gesagt, Berlin ist das dicht besiedelt mit Ärzten und wenn sie sowieso arbeiten möchten und sie haben so viele Hobbys und so, dann bieten wir ihnen in der Uckermark, da können sie nach Garz zum Beispiel gehen. Und nach Schwedt und da können Sie mal auf jeden Fall die Ortschaften angucken, wenn es Ihnen gefällt, wir werden Sie auch finanziell unterstützen. Und in der Tat bin ich nach Garz gefahren. Garz war für mich wirklich noch schlimmer als in der DDR-Zeiten, ja. Das war, wo die Zweite Weltkrieg stehen geblieben ist. Also da waren zerstörte Häuser noch vom Zweiten Weltkrieg, die Straße mit überall Löchern, wo man die Geschosse überall in die Wände sieht, wo man auch Bombensplitter auch und Löcher auch in die Häuser sieht. Das war wirklich eine Katastrophe. Das war im April 2010. Jetzt versuchen die Garz zu sanieren. Jetzt, das ist 25 Jahre nach der Wende. Und dann bin ich nach Schwedt gefahren, habe ich dann Schwedt angeguckt. Schwedt einigermaßen hat ein paar Blöcke, ein paar Häuser, hat ein paar Ampel auf die Straße. Und dann habe ich gesagt, ist okay, das ist ein bisschen nach Stadt aussieht, ne, ein paar Geschäfte. Die Gemeindedirektion hat Dr. Balus sehr unterstützt, hat ihm ein großzügiges Budget gegeben, hat ihm wirklich den roten Teppich ausgerollt, wie er selber sagt, nur damit er bleibt. Und am 15. Juni 2010 hat er eine Nebenpraxis in Garz eröffnet und 2 Wochen später seine Hauptpraxis in Schwedt. Das ist, was mich dann bewegt hat, bin ich dann nach hier gekommen, nach der Suche nach einer Familie. Meine Kinder waren weg, ich war alleine und ich bin ein Schaf, ich brauche auch meine Herde Und für mich Familie ist A und O, ist sehr wichtig. Und dann habe ich in der Tat meine Familie hier in der Gegend gefunden. Ich bin wunderbar hier aufgenommen und ich fühle mich wirklich wohl. Alles, was ich brauche, egal, wenn ich jemanden anrufe, habe ich auf jeden Fall Hilfe hier. Also das ist wirklich enorm, was das Volk hier für mich dann getan hat. Wenn ich da ankomme, da gibt es Essen, da gibt es Trinken, da gibt es Kaffee, da gibt es Kuchen. Ich kann bis jetzt sagen, ich lebe jetzt schon das vierte Jahr in der Uckermark. Ich habe nie Eier gekauft. Ich habe immer die frischen Eier immer bekommen von meinen Patienten. Gemüse habe ich erhalten, Gurken und Tomaten und Spargel, wenn es frisch ist. Und Essen in Töpfe habe ich dann in die Praxis auch bekommen, nach dem Motto, ich schaffe das nicht mittags zu essen. Dann habe ich auch warmes Essen serviert in die Praxis. Also es war Wahnsinn. Also bis jetzt nach wie vor. Also ich kann nur sagen, ich bin in der Tat bei meiner Familie und ich fühle mich sehr wohl. Wenn er mal was braucht, ruft er an, Mensch, kannst du mal helfen? Oder wenn ich mal was habe, rufe ich an. Ja, mach ich. Die Freundschaft ist schon gut. Wir gehen auch mal zusammen essen. Und er hat ja nur jetzt ein Haus gekauft. Und das wird ja ausgebaut. Und dann brauchen wir dies, mal jenes. Und kannst mir mal helfen? Und sag mir mal, wer macht sowas? Ne, und dann helfen wir ihm. Ne? Also ich stehe auf jeden Fall um 6 auf. Und manchmal nehmen wir mal Blut ab hier in der Gegend. Dann fahre ich mit dem Blut nach Schwedt. Und in Schwedt sind meine Helferinnen da. Da wird dann die Sprechstunde gehalten. Und dann, wir machen auch sehr vieles in der Praxis. Also ich bin gut mit Geräten ausgestattet. Also wir haben Ultraschallgeräte, wir haben Belastungs-EKG, wir haben Holter-EKG, wir haben spirometrische Untersuchungen. Wir machen auch Betriebsmedizin. Also wir machen wirklich sehr vieles und dadurch haben wir auch einen großen Anlauf. Und es geht so durch bis ungefähr um 1 und dann zwischen 1 und 3 und manchmal auch später mache ich meine Hausbesuche. Die Hausbesuche, die gehen bis Garzer Raum, bis, kann man sagen, so 25 Kilometer aus meinem Ort erstmal entfernt. 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück. Das ist auch eine Stunde Fahrt in diese Gegend hier. Und dann komme ich in die Praxis zurück und das ist es gegen kurz nach 3. Dann geht es also weiter bis um 6, manchmal auch länger. Und dann danach, wenn meine Helfer mir sagen, es gibt eine oder der andere, der muss auch hausbesucht werden, die haben sich dann gemeldet, der wird auch die Hausbesuche gemacht. Ansonsten diese Papierarbeit muss erstmal absolviert werden. Und dann vor 19 Uhr bin ich nicht zu Hause. Und das ist in der Tat fast jeden Tag um 6 Uhr früh bis 10 Uhr abends bin ich hier in der Gegend tätig. Und er macht viele Hausbesuche, ja, ja. Wenn er ganz schlimm ist, ist er in der Nacht schon gekommen bei uns. Dann hat vorher gesagt, ich komme, er ist unterwegs, ich komme. Einmal sind wir sogar nachts um 12 gekommen, weil mir nicht gut ging. Dann kommt er. Sicher, wenn ich die Zeit habe und dann, das ergibt sich automatisch, wenn ich bei meinen Patienten komme, wo dann die wissen, aha, jetzt kommt er, dann ist der Kaffeetisch in der Tat gedeckt und bei manchen Patienten bekomme ich auch spezielle Tasse, das ist meine Tasse. Und ich dann nutze die Zeit, um mit den Leuten über was anderes zu unterhalten. Und da die Patienten manchmal möchten von ihrer Hühnerstall sprechen oder möchten die von ihrer Hasenzüchtung sprechen. Und man muss auch für die auch Ohren haben. Das ist auch eine Teil der Medizin. Das finde ich ganz toll. Und ich muss auch Spaß an meinem Beruf haben. Ein so persönliches Verhältnis zwischen Arzt und Patient und eine so zeitaufwendige Behandlung kann man sich in der Tat in einer großen Stadt kaum vorstellen. Immerhin hat Dr. Balus seit kurzem eine Krankenschwester als Hilfe. Schwester Agnes entlastet ihn und hilft ihm bei der medizinischen Betreuung der Patienten. Was sind für Dr. Balus die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Stadt- und einer Landarztpraxis? Ja, auch wenn man auf dem Lande arbeitet, die Leute, die kommen an für sich als Familie, die kommen nicht als Einzel. Also wenn ich eine untersuche oder behandle, dann spricht er gleichzeitig von seiner Tante oder seiner Opa oder seinen Kindern. Ja, und dann hat auch vielmals gegeben, ob ich dann nach dem Hund gucken kann, dass er krank ist oder nach der Katze, also die Augen tränen, was kann ich auch machen. Und vor kurzem habe ich auf jeden Fall, was kann ich gegen Chlamydieninfektion machen bei Tauben, das ist eine Taubenzüchter, dann hat er Chlamydien und dann, welche Antibiotika soll ich nehmen? Also ich wurde auf jeden Fall ab und zu mal als Tierarzt auch auf dem Lande benutzt und ja, also man hat das ganze Hof, also die Menschen und die Hühner und die Küken auch mit. Dr. Balus ist sehr vielseitig. Er bietet zum Beispiel auch Bioresonanz und Akupunktur an. Ist aber die Landbevölkerung offen für diese Alternativmedizin? Also die fragen sehr viel nach alternativen Methoden und die sind in der Tat auch offen für diese Methoden. Leider, die Kassen übernehmen die Kosten nicht. Ich kann nicht sehr viel verlangen. Die Leute sind wirklich nicht gut betucht, ne, verglichen zu anderen Bundesländern. Viele haben ihre Arbeit hier verloren und sehr viele sind Hartz IV abhängig. Und die alternativen Methoden haben auch ihre Kosten und die Leute machen die auch, ja. Also es hat auch ein paar Mal gegeben, dass ich gegen Eier und Gemüse auch Akupunktur gemacht habe. Also, und manche haben die Behandlung auch kostenlos bekommen. Als ich mich zum Interview mit Dr. Balus verabreden wollte, musste er in seinem Kalender lange nach einem freien Termin suchen. Hier war er auf einer Tagung in Stuttgart, da war er auf einem Fortbildungskursus in Potsdam, dort hat er Vorträge in Leipzig gehalten. Dr. Balus ruht sich nicht auf seinem Landarztdasein aus. Zurzeit mache ich die Psychoonkologie. Das findet statt in Potsdam über mehrere lange Wochenende, kann man sagen. Wir haben dieses Jahr angefangen und im November gehe ich davon aus, dass ich den Abschluss habe und dann kann ich dann die onkologischen Patienten auch mit psychisch betreuen. Ich strebe auf jeden Fall die Palliativmedizin, ja, und ich hoffe, dass ich irgendwann eine sogenannte ambulante palliativmedizinische Versorgung auch auf die Beine stellen kann. Wir leiden hier an Ärztemangel. Wir sind hier ungefähr 130, 140 Kilometer von Berlin entfernt, an der polnischen Grenze, und das ist für viele Arztfamilien, vielleicht junge Leute, nicht so lukrativ. Da diese Gegend bietet an für sich für junge Leute nicht vieles. Ne? Also wenn man auf die Dörfer geht, die Masse sind über 60, und wenn man in diese kleinen Städte wie Schwedt und so ist, das ist ein Einkaufszentrum und das war an für sich. Also das Abendleben und diese Aktivitäten, was die junge Leute haben möchten, das ist nicht gegeben. Wenn Dr. Balus mal ausspannen will und sich was Gutes gönnen möchte, dann fährt er nach Polen in das 30 Kilometer entfernte Stettin. Dort gibt es ein arabisches Restaurant. Für ihn ist das ein bisschen Heimat. Dort spricht man wie in seiner Heimat, dort riecht es wie in seiner Heimat, dort fühlt man wie in seiner Heimat. Obwohl er ganz energisch beteuert, dass seine Heimat jetzt hier in der Uckermark ist. Außerdem malt Amin Balus, wenn er Zeit hat. Vor allem Landschaftsbilder. Und er pflegt seine beiden Hobbys, nämlich die Jagd und den Trabi. Also wir sind eine Familie, die eine Jagdgeneration hat durch meinen Urgroßvater. Und das ist weitergeleitet an die Kinder. Ich habe das von meinem Vater bekommen. Die Jagd ist für mich eine Freude, nicht um Tiere zu schießen. Ich bin kein Trophäenjäger. Und viele wissen, wenn ich was schieße, nehme ich auch mit zum Essen. Das ist für mich auch sehr wichtig. Also ich kann mich wunderbar entspannen, wenn ich in meinem Kanzel sitze und dann sehe ich, wie die Rehe oder die Hirsche oder eine Rotte von Schwarzwild dann durch die Gegend geht. Und das ist für mich enorm sehr schön. Und das findet meistens immer am Abend, bevor Sonnenuntergang, bis zum Sonnenuntergang, wie die Farbe sich ändert, vom Hell ins Dunkel hinein oder im Vollmond, wo man wirklich das ganze Bild anders aussieht. Und wenn ich in meinem Kanzel sitze, das Interessante, dass ich alles, was ich in meinem Kopf habe, vergesse ich. Ich kenne mich in der Tat von meinen Patienten trennen, obwohl überall, wo ich bin, meine Patienten begleiten mich mit, ob es im Urlaub oder im Autofahren oder egal, was ich mache. Aber nur auf die Jagd, wenn ich in meinem Kanzel sitze, dann fühle ich mich sehr voll und sehr entlastet und bin ich in der Tat erholt und befreit. Ja, ich war schon ein paar Mal mit ihm zur Jagd. Es macht ihm Spaß, ist auch sein Hobby mit. Und ab und zu schießt er auch mal was. Ne? Dann gibt ihm einen Rehbraten oder einen Wildschweinbraten. Ne? Ja, da bringt er dann immer mal was mit. Er ist ja ein gelernter Jäger, ne? Und der weiß genau, wann man schießen darf und wo. Und vor allen Dingen hat er auch die Förster und so und die Jäger hat er ja auch zu Patienten und die sagen ihm schon, da musst du mal hingehen und da ist Schwarzwild und da ist Dammwild. Die sagen ihm auch, wo was gibt. Ne? Aber er schießt sie nicht bloß, er fährt es auch mit dem Trabi um. Ne? Ja. Zweimal schon, ne? Ein Trabi voll Schaden, ja, weil Wildschwein in die Rand ist. Ja, passiert auch dabei. Und das ist in der Tat eine gute Hilfe, so eine Trabi auf die Jagd hier zu haben. Ne? Da geht nicht vieles kaputt, das ist, unten ist gar nichts und die ist leicht und die sagt nicht so schnell wie andere Geländewagen, die auch sehr schwer sind in die feuchten Gebiete hier. Und ich habe mehr Chance, mit so einem leichten Fahrzeug zu fahren wie der Trabi als mit anderen. Deswegen bevorzuge ich meine Trabi und gehe davon aus, dass mir auch viel Glück bringt. Ich gehe davon aus, vielleicht, dass die Tiere dann diesen Trabant-Geruch gewöhnt sind, dass ich immer, wenn ich mit Trabi fahre, war meistens auch erfolgreich auf der Jagd. Und das ist für mich meine Glückspfennig, kann man sagen. Der Trabant, das ist eine Technik, ganz einfach, sagt er, funktioniert, läuft. Und vor allen Dingen mit dem Trabant, da kommt er überall durch. Es kommen ja ab und zu auch Jäger bei ihm zu Besuch, die mit ihm rausgehen wollen. Aus Köln waren wir, glaube ich, auch schon mal welche da. Und aus Berlin und Frankfurt, ne? Und die nimmt er dann mit, aber sagt er, die mit ihrem Mercedes kommen die weit, sagt er. Ich will meinen Trabi, ich fahr durch. Was also für mich auch interessant ist, dass ich auch eine Kultauto fahre, das ist der Trabant. Und viele Leute hängen an diesem Auto. Und in der Tat, die hören, der Doktor kommt. Die sagen, aha, jetzt klappert der Trabi draußen, der Doktor ist da. Der hat mich auch schon geholt in die Praxis nach Schwedt für Untersuchung. Hat er mich mit seinem Trabi abgeholt, mit hingenommen. Das macht er. Ich weiß das von anderen Leuten auch, dass er das schon gemacht hat. Dein Trabi, das ist sein Ein und Alles. Das passt ganz gut zu ihm. Der fährt wie ein Hannemann. Oh. Aber man braucht nicht Angst haben, er fährt recht sicher. Fliegt er nicht auch mit einem Gleitschirm oder mit irgendwas? Weiß ich nicht. Ist doch schön. Ich finde, durch dieses Autofahren bin ich näher an dem Volk. Und ich habe mittlerweile bestimmt 3 Autos als Ersatzlager. Da jeder bringt mir was mit und jeder erzählt er, wie er das gesammelt hat und unter welche Umstände und Tauschaktionen dann an so einen Teil bekommen hat, obwohl es kostet vielleicht ein paar Pfennig, so eine kleine Düse oder eine kleine Schwimmer oder so. Aber das war für die mühsam, sowas zu bekommen. Die haben das alles sorgsam gesammelt und wenn die mir das geben, dann kommt man automatisch in so einem Gespräch und ich habe auch für die immer ein Ohr und dann höre ich das. Und am Endeffekt habe ich auch einen Teil, wo ich dann eventuell auch für mein Auto brauchen kann. Am Ende meines Besuchs interessierte mich doch noch eine Frage. Hat Amin Balus in den vielen Jahren nie daran gedacht, zurück in den Libanon zu gehen? Jetzt neu aufzubauen bei dieser Unruhe und dieser Auseinandersetzung, habe ich noch nie nicht gewollt und dann bin ich in der Tat hier geblieben. Und nicht zu vergessen, die Zeit, die ich hier verbracht habe, die lässt sich auch in meinem Charakter. Ne? Also wenn ich da bin, fühle ich mich als Deutsche. Und ich möchte gerne auch diese deutsche Ordnung haben. Ich möchte auch gerne diese deutsche Pünktlichkeit haben. Ich möchte gerne das, was man sagt, meint man auch. Und das ist in dieser Gegend nicht gegeben. Da muss ich mich voll umstellen, was die meinen unter morgen. Morgen könnte auch in 4-5 Tagen sein. Und für mich morgen ist auf jeden Fall morgen. Oder 7 ist für mich nicht 9, ist es für mich auch 7. Durch diese lange Jahre, die ich hier gelebt habe, bin ich vielleicht umstrukturiert in meiner Denkweise. Und ich habe auf jeden Fall diese gute Denkweise, kann man sagen. Ne? Diese Ordnung, diese Pünktlichkeit. Ja, diese, die Gespräche, die man auch wahrnimmt, nicht wahr? Das ist ganz anders. Und meine Arbeit muss mir auch Spaß machen. Und mein Spaß ist auf jeden Fall hier und wird es hier bleiben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.